Dampf und Dunst, ein fahler Nebel auf, emporgedrängt, dehnt er sich aus und hüllet bald in Himmelsraum, in schwarzes to me.